Dokumentation. Das plastische Nachbilden der Worte ist mein Steckenpferd. Als Mensch besitze ich einen Zugang zu mir selbst über die Schnittstelle der haptischen Wahrnehmung. Besonders hervorzuheben wäre dabei der Aspekt der inneren Haptik, das Gespür mit seinem Gefühl. Ich gehe generell davon aus, dass der Mensch an seinen tiefen Reflexen etwas ablesen kann, was wahr genannt werden sollte. Das bezieht sich schließlich auf ihn selbstständig.